Deutschlandfunk, Europa heute. Die russische Duma zeigt dem Europarat die kalte Schulter. Man werde bis auf Weiteres keine Delegation zur Parlamentarischen Versammlung nach Straßburg entsenden. Das entschieden die Fraktionen im russischen Parlament einstimmig. Der Europarat überwacht Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in seinen Mitgliedstaaten. Russland wurden häufig Verstöße zur Last gelegt. Daher wird schon lange darüber spekuliert, ob das Land die Organisation verlässt oder ausgeschlossen wird. Wie man die jetzige Entscheidung werten kann, erläutert Tonia Koch. Ob es mehr ist als ein Machtspiel oder ob Russland im Verlauf dieses Jahres tatsächlich ernst machen und seine Mitarbeit im Europarat gänzlich einstellen wird, das ist noch nicht ausgemacht. Noch bemüht sich zumindest ein Teil der 47 Mitgliedstaaten des Europarates darum, die Russen bei der Stange zu halten, so auch Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag dieser Woche in Straßburg. Weil eben der Zugang zum Gerichtshof davon abhängig ist, ob Russland hier Mitglied ist. Und für die russische Zivilgesellschaft ist das eine wichtige Schutzinstanz für viele Minderheiten, die es auch in Russland gibt. Und deshalb haben wir auch ein hohes Interesse, schon aus diesem Grund mit dazu beizutragen und möglicherweise auch Gespräche zu moderieren. Wir wollen eines verhindern, nämlich dass Russland aus dem Europarat ausscheidet. Ausgelöst wurde die jetzige Situation durch die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates ahndete diesen völkerrechtswidrigen Akt mit dem Entzug des Stimmrechts für die russischen Parlamentarier. Diese blieben fortan den in Straßburg tagenden Versammlungen fern. Doch wer nicht mitmachen darf, der müsse auch nicht zahlen, argumentiert die russische Seite. Im Sommer 2017 hat Russland deshalb seine Beiträge an den Europarat eingestellt, immerhin 33 Millionen Euro pro Jahr. Das hält der Generalsekretär des Europarates, der Norweger Torben Jagland, nicht für gerechtfertigt. Zu einer Lösung beitragen würde sicher, wenn Russland zunächst einmal seinen Haushaltsbeitrag entrichten würde, bevor wir uns über die rechtlichen Probleme unterhalten, denn es gelten für alle Mitglieder gleiche Rechte und Pflichten. Namely equal rights and equal obligations for all delegations. Der Europarat kennt mehrere Ebenen, auf denen zusammengearbeitet wird. Dazu zählen neben den Sitzungen der Parlamentarier regelmäßige Treffen der Außenminister. Daran nehmen die Russen nach wie vor teil. In den Reihen der Parlamentarier hat das zu Unverständnis geführt. Sie haben deshalb einen Ausschuss damit betraut, neue Verhaltensregeln auszuarbeiten, auch mit dem Ziel, der russischen Delegation eine Brücke zu bauen. I heard a lot about Russia, of course. Die im Oktober dazu angesetzte Debatte wurde jedoch mit einer derartigen Heftigkeit geführt, dass die Ausschussvorsitzende, die Belgierin Petra de Sutter, es vorzog, den Bericht in den Ausschuss zurückzuverweisen. The fact that all the interest from outside for this report, the politicization. Die Tatsache, dass ein im Grunde technischer Vorgang von außen politisiert worden ist, hat uns eine aufgeheizte Debatte beschert. We are here today in this very heated debate. Die Mehrheit der Versammlung folgte dem Vorschlag des Sutters und verhinderte so eine Abstimmung. Die Uneinigkeit der Parlamentarier in der Frage, wie mit der russischen Delegation umgegangen werden soll, ist stark davon geprägt, wie sich die jeweiligen nationalen Regierungen zum Konflikt mit Russland stellen, erläutert Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Leider ist es so, dass es einige wenige Staaten gibt, beispielsweise auch Großbritannien oder auch die Ukraine, die es einpreisen, politisch einpreisen, dass möglicherweise Russland aus dem Europarat aussteigt. Im Mai soll es ein Treffen der Außenminister der 47 Staaten des Europarates in Helsinki geben. Bis dahin wird sich wohl die finnische Ratspräsidentschaft um einen Kompromiss mit Russland bemühen.